Kapitel 85. Der Mann sagt: Ich habe das Konzert gehört. Es war sehr gut. Danke, antworten Tina und Chris. Der Mann sagt: Folkmusik ist voll im Trend. Ein Mann, eine Frau, eine Gitarre. Denken Sie an Johnny Cash. Kapitel 86. Der Mann sagt: Ich möchte eine CD mit Ihnen produzieren. Tina und Chris rufen: Wirklich? Der Mann: Nächste Woche ist das Studio frei. Wir können ein paar Proben machen. Ja, sagen Tina und Chris. Wunderbar. Der Mann sagt: Einen Moment bitte. Ich telefoniere mit meiner Firma. Der Mann zieht sein Handy aus der Tasche und geht zur Seite. Kapitel 87. Chris sagt: Tina, ich möchte dir noch etwas sagen. Was denn? Chris: In der Schule, weißt du... Was? Chris: Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Sag es einfach. Chris: Tina, ich... Er trinkt einen Schluck von dem Orangensaft-Mineralwassermix. Ja? Kapitel 88. Chris ist total nervös. Dann sagt er: Tina, ich liebe dich, seit ich 12 Jahre alt bin. Du bist die schönste Frau auf der Welt. Und du hast das größte Herz. Er trinkt noch einen Schluck. Dann sagt er: Puh, das war schwer. Tina sagt: Chris, aber ich... Chris: Sag nichts, Tina. Ich weiß, du hast mich in der Schule nicht gesehen, aber das ist mir egal. Jetzt siehst du mich. Kapitel 89. Entschuldigung. Der Mann von Sony. Der Mann sagt: Meine Firma sagt, alles okay. Sehen wir uns am Montag um 15 Uhr im Studio? Geht das? Das geht, sagen Tina und Chris.